Ende der Fußnote. Fußnote. If the government cannot create happiness for its people, then there is no purpose for government to exist. Mit diesem Satz in seiner Verfassung schuf das königliche Bhutan die Grundlage für eine andere Art der Selbstbespiegelung. In das BNG fließen neben wirtschaftlichen Faktoren auch Umweltparameter, Gerechtigkeit und gute Verwaltung ein. Ende der Fußnote. Um diesen endlosen, konsumistischen Betrieb am Laufen zu halten, ist der pragmatische, auf das Überleben und grundlegende Bedürfnisse ausgerichtete Verbrauch längst in einen hedonistischen Konsum ausgeartet. In seinem Buch »Ästhetischer Kapitalismus« schreibt der Philosoph Gernot Böhme, dass der Inszenierungswert von Waren kaum vom eigentlichen Nutzwert getrennt werden kann, wenn vor allem ästhetisch konsumiert wird. Nur zu konsumieren, was man braucht, funktioniert nicht, darf nicht funktionieren, wenn konstantes Wachstum als Ziel ausgegeben wird. Nicht zufällig, so Böhme, war die massenhafte Spiegelmanufaktur der Vorläufer der Fabrikproduktion. Unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem wurde also nicht durch Bedarfsgüter, sondern durch Luxusgüter eines sich selbst immer bewusster erzählenden Menschen geschaffen. Wir erinnern uns, die wirkmächtigsten und falschesten Märchen für Erwachsene unserer Zeit sind strukturell gesehen Anti-Heldenreisen. Sie versprechen den Menschen kein Abenteuer, keine Reise, keine Transformation. Nein, ihr Versprechen lautet vielmehr: Alles kann schön so bleiben und nichts muss sich ändern, solange wir nur arbeiten und anhäufen, uns nicht beklagen und vor allem glauben. Mittlerweile merken viele Menschen allerdings, dass das System ungerecht ist. Sie sehen, dass die Wirtschaft wächst, dass aber nur wenige davon profitieren. Ihr Unbehagen, an einem ungerechten und zerstörerischen System mitzuwirken, verbindet sich mit dem Gefühl politischer Ohnmacht und mangelnder Selbstwirksamkeit. Wie aber kann in einer immer feiner zergliederten Gesellschaft eine neue, stimmige Selbsterzählung aussehen? Die momentan beliebtesten Antworten auf diese Frage unserer Gesellschaft sind erstaunlich individualistisch angelegt. Achtsamkeit und Bewusstheit boomen, vermutlich nicht zuletzt, weil sie das Individuum als autark erzählen. Zwar muss in diesen Konzepten jeder von uns heilen, wurde also bereits einmal von außen verletzt. Die Heilung liegt jedoch im Inneren, nicht im Äußeren. Antagonistinnen sind höchstens toxische Beziehungen, aus denen man sich lösen muss. Die Prüfungen liegen stets im eigenen psychischen Handlungsraum. Man soll lernen zu kommunizieren, dankbar zu sein und sich ansonsten um nichts zu kümmern, was man nicht beeinflussen kann.